7 Sets der vergangenen 3 Produktionsjahre, die vereinzelt nicht mehr den Normanforderungen entsprechen. Wer ein solches Set besitzt, kann es kostenlos zur Überarbeitung abgeben. Edelried reagiert damit auf einen Bergunfall Anfang August, bei dem ein 17-Jähriger abstürzte, weil sein Klettersteigset gerissen war. Am Abend startet die erste Runde im DFB-Pokal. Los geht's mit 2x Viertligist gegen Zweitligist. Fabian Sattler mit den Partien. VfB Lübeck empfängt Eintracht Braunschweig und die SG Sonnenhof Groß-Asbach trifft auf den FSV Frankfurt. Bundesligist Augsburg muss bei Viertligist Wilhelmshaven ran. Den Abschluss der Runde 1 macht am Montag der FC Bayern bei Jahn Regensburg. Danke, Fabian Sattler. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Fischerkleidung, dem Spezialisten für Landhausmode. Rüsten Sie sich schon jetzt für das Oktoberfest mit Trachten und Dirndeln von Fischerkleidung in Schweighausen. Hallo Autofahrer, Staus und Behinderungen. Da ist noch ein bisschen was los auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Aachen und Baden-Baden. Ein defektes Fahrzeug im Baustellenbereich, ist ein kaputter LKW kurz vor Baden-Baden, 12 Kilometer Stau. Und geblitzt wird in Schuttern Richtung Baggersee. Allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt. Mein Name ist Volker Frank und in wenigen Minuten ist Charlie 2000 für Sie da. Tschüss. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Yeah, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock, yeah, that's the crew that I'm repping. On a rise to the top, no letting our Zeppelin. Hey. Every day I'm shuffling. Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up my cup. Don't mess around. We just want to see you shaking it. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down. Put your hands up. day I'm shuffling. Francisco. Freitag. Und hier geht's volle Kanne ins Wochenende. Party Time ohne Ende. Ganz klar. Willkommen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Seid ihr bereit? Die geballte Ladung an diesem Wochenende nur bei Radio Ort. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh ja! Also nur komm!

noch Beach Deco, Outdoor Chill Out Beach Pool. Der Pool ist auch noch da. Und nach meiner Sendung 23 Uhr kommt ja die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Hier, ja. Ba, ba, ba, ba, ba. Hey. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag im Codex. Massengeburtstag. Yeah. Massengeburtstag. Ja. Alle Geburtstagskinder von den Monaten April, Mai, Juni erhalten 25 Euro Freiverzehr. Diese Aktion gilt bis 1 Uhr. Morgen Sonntag, Samstag. Das da, die Hitze macht mir schon zu schaffen anscheinend. Ja, genau. Und willkommen Nachtschwärmer. Lass uns jetzt ins Wasser gehen. Ich bin ja so verschossen. In deine Sommersprossen. Burli, Burli, Burli. Heute strahlende Aussicht. In the sun. Fun, fun, fun, fun in the sun. Let's get ready to rumble. Spezial. What Kurzweilbach, 19:27 Uhr. Willkommen, Nachtschwärmer. Grüße auch alle, die draußen sind. Am See, im Freien, am Balkon, wo auch immer. Also erste 90er Spezial, wir haben noch 80er, vielleicht noch 70er, mal sehen, Nachtschwärmer. Ich habe Besuch. Wir gehen den Erl. Erl, grüß dich. Oh, was machst du denn für ein Gesicht? Was sollte nicht stimmen? Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ich bin ein Schuhverkäufer. Das wird sein, Erl, hä? Ja, was macht ihr denn so, wenn so warm ist? Peggy, was macht ihr da? Und unsere Sommertradition ist zuzusehen, wie Al durch seine Hosen schwitzt. Danke. Sauhors ist, Sohn brennt, ein Frischzapf, den machst im Radio, da macht's erst dann Spaß. Friday's here, people. Friday night is Wasserkontrolle. Wasserkontrolle. It's Friday. Yeah, it's Friday! Feeling sexy and free. Like glitter's raining on me. You're like a... So, Remix. Letzte Woche hatte ich hier 4 gebracht von der Kali Ray Jepsen. Und das ist Remix Mashup Nummer 5. Und zwar im Duett mit Cat Perry. das Wochenende beginnt. Thank God it's Friday. It's Friday night. Yeah. The weekend starts. Das ist der Sound fürs Wochenende nach Schwärmer. Willkommen! Papa, Papa, darf ich zum Bungee-Jumping? Fragt der Kleine. Nein, nein. Dein Leben hat schon mit einem kaputten Gummi begonnen. Es soll auch nicht so enden. Oh, oh, das ist ja ganz schlecht drauf, ja? Ja, am Anfang halte ich mich ja zurück so ein bisschen mit den, mit der doofen Witze-Ecke, mit der Gefährlichkeit der Witze. Warum sind Junggesellen schlanker als Ehemänner? Hallo, hallo! Der Junggeselle kommt abends nach Hause, schaut in den Kühlschrank, da ist nichts Ordentliches drin, ja, und dann legt er sich hin. Der Ehemann kommt abends nach Hause, schaut ins Bett, da ist nichts Ordentliches drin und er geht an den Kühlschrank. Jetzt bin ich wieder bei allen Frauen unten durch. Yay! One, two, three, and. Das fängt ja gut an, Nachtschwärmer. Da ist nichts drin, aber es gibt auch Ausnahmen. Genau. Ah, jetzt habe ich was, Nachtschwärmer. Lady Gaga und AC/DC. Rise up.

soll es noch wärmer werden wie heute. Ja? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, wir liegen am Strand. Der Arsch ist braun gebrannt und Tequila ist dabei. Wilde Sauferei, ja, wir liegen am Strand. Die Zähne voller Sand und abends wird's dann richtig geil. Die Mädels sind bereit. Te gusta el tacatá? Oye, what the party, who's the app? Asa, asa, asa, Brasil Connection. Dale mamacita con su tacatá, dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con su tacatá, dale mamacita, tacatá. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Party people, music in full effect. That's me, DC, the brain supreme, and my man Steve Roman. We're kicking the flow. We're kicking the flow. And it goes a little something like this. Takata, takata. Satzfreundlich. Jawohl. Satzfreundlich, habe ich gesagt. Jawohl. Rejoices, there's a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake the dairy, yeah. These three words mean you're getting busy. Whoa, there it is, hit me. Oh yeah. Satz freundlich, hab ich gesagt, nochmal. Jawohl. Mir kannst nur ein Weißbier bringen. Jawohl! Jawohl! Jawohl! Jawohl! Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hype. I'm taking it back to the old school, cause I'm an old fool who's so cool. If you wanna get down, I'ma show you the way. Freundlich, habe ich gesagt, nochmal. Jawohl. Takta, takata. Ja, danke, danke, speziell. Das war der Heindling aus Bayern. Aus dem Weg, jetzt kommt die Stadtreinigung. Aus dem Weg, hier ist Party Time pur. Eine arme Seele auf dem absteigenden Ast ihrer Karriere. Ich darf um Ihr Gehör bitten. Die Schundfrist ist abgelaufen. Jeden Freitag der Action-Freitag. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Hitradio Ohr. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Jeder von uns hört die so gern. Ein Lied. Jeder von uns verdient. Kurz vor 20 Uhr. Der Power ins Wochenende. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute für Sie aus Las Vegas, the King of Rock and Roll. I Radio. Power Station. We're self-important nihilists. Well, according to your marketing, alternative radio. I wanna be a motherfucking hustler. You better ask somebody. What a beautiful day. Ja, nach schon mal kleine Informationen. Mein Freund Al ist wieder weggegangen. Er ist Bier holen, was er immer macht eigentlich. In der Zwischenzeit werde ich mich mit einem anderen Freund mal hier bekannt machen. Und zwar mein Freund Charlie Harper. Er kennt ihn, Two and a Half Men. Ja, da geht es jetzt um seinen Bruder, den Alan. Da hat man wieder eine Abfuhr bekommen irgendwo. Am liebsten ging ich jetzt runter zum Strand, stürzte mich in die Wellen und schwimme hinaus, bis mir die Arme versagen und ich in der gnädigen Tiefe des Vergessens mein Seemannsgrab finde. Nicht so schnell. Ist doch schön mal wieder zu reden. Und bevor du rausschwimmst, klemm dir deinen Ausweis zwischen die Arschbacken, damit ich deine Leiche identifizieren kann. Ich meine, ist es denn zu viel verlangt, wenn man die Nähe anderer Menschen braucht? Ganz und gar nicht. Ich brauche nicht mal Sex, ich brauche nur ein bisschen Gesellschaft. Ja, das ist hart. Kauf dir einen Hund. Ich dachte, du willst im Haus keinen Hund. Genau, zieh aus und kauf dir einen. Weißt du, was toll wäre? Wenn du einen Hund findest, der selbst ein Haus hat. Ach komm, hat niemand Mitleid mit dem Alan? Also, bei Alan ist das andersrum. Er ist immer einsam, aber er ist nie allein. Es geht ihm im Moment nicht gut. Er müsste von seiner Familie und seinen Freunden umgeben sein. Mir wäre lieber, er wäre von einer Spezialeinheit umgeben. Hey, voll abgefahren. Was? Hundertprozentige Aussicht auf Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Ja, klar. Das ist jetzt vorbei. Aber ich habe eine neue. Sie heißt Carmen. Hey, Girl. Ich weiß noch, als ich dich das erste Mal sah. Ich kam in dein Geschäft und du warst da an der Bar. Mit einer schönen roten Rose im Haar standst du da. Girl, damit ich deinen Namen weiß, hast du gesagt, dass du Carmen heißt. Zwei, drei Piccolo lügen. Verliebt in die Augen sahen. Damals sagtest du, mein verrückter Sex kostet extra. Mein Kumpel will nicht wandern, wenn er durchkam in die Samenbank. Ich geb ihm zwei, drei Kinnhaken für dich. Du hast gesagt, dass du mich magst, dass du nicht fragst, nur handelst. Und das ist ganz bestimmt nicht wegen dem Geld. Such dir einen Stern aus, ich besorg ihn für dich. Du bist das Ein und das Alles für mich. Die sagen, der Abend wird unser. Eine halbe Stunde ist zu wenig Zeit, bis ich dich wiedersehen kann. Vergeht eine Ewigkeit, ich kann das nicht. Ich kann nicht warten, ich weiß, du wartest auch. Ich halte die ganze Nacht Wache an deinem Gartenzaun. Doch du kommst nicht, ich stehe da umsonst. Ich sehe Anwälte, Ärzte, Lehrer und sonst nichts. Die Männer gehen ein und aus, abtören. Du gehörst mir, du bist meine Frau. Jetzt gibt es kein Erbarmen. Du gehörst in meine Arme. So soll es sein. Ja, was sagt man dazu, eh? Flo Rida, Sido, Münchner Freiheit. Ja! Ladies and Gentlemen, Hit Radio Ruhr. Einfach näher dran. The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side. The dark side. Reach out, touch faith. You're wrong. The dark side. But I still know the dark side. Jesus. Wieder getümmelt nach Schwärmer. Al Bundy ist zurückgekommen. Mit 3 Sixpacks. Das wird der Halter. Aber ich werde die gleich wegnehmen. Das würde dir gefallen. Ja. Du hast ja den Bericht über dich gehört. Das ist gar nichts Gutes. Al Bundy, Ladies and Gentlemen. Ehemann, Vater, Footballspieler, Stierkämpfer. Segelflieger, Erfinder der 7-Tage-Unterwäsche, ein wirklich kompletter Mann. Ein wirklich kompletter Mann, der Erfinder der 7-Tage-Unterwäsche. Herr L. Jetzt hast du wieder nichts mehr zu sagen, hä? Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier bald der Bundy-Kampf. Nein, Al, nein, du bist jetzt ruhig. Charlie, wenn du weiter so frech Ruhe. Bist, dann wird hier gleich der Bundy-Kampfruf erscheinen. Nein, jetzt. Das ist gut, das ist stark. Mega Power direkt aus der Kiste. Das ist nur ein Teil des ganz normalen Wahnsinns. Das ist Showtime! Action! Action! Die größte Action nur für dich. Los Lobos und die Beatles, yeah.

sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Tokyo, or any other place. zur Nacht, man diesmal nur einer, der ist nämlich etwas länger, also aufgepasst bitte. Eine neue Attraktion in der Manege, in der Zirkusmanege. Der Artist kommt auf die Bühne, holt seine Männlichkeit aus der Hose und steckt sie einem lebenden Krokodil in den Rachen. Das Maul des Krokodils klappt zu, das Publikum hält den Atem an. Dann holt der Artist einmal aus und haut dem Krokodil eins auf den Kopf. Das Krokodil ist völlig perplex, reißt den Rachen wieder auf und wohlbehalten freut sich der Artist über die gelungene Dressurnummer. Die Menge ist derart begeistert und will eine Zugabe. Der Artist zeigt das Kunststück nochmal. Maul auf, Klappe zu, Schlag auf den Kopf, Maul und so weiter. Der Zirkusdirektor prahlt. So, meine Damen und Herren, 2000 Euro, meine Damen und Herren, 2000 Euro, wer sich das auch traut. Keiner meldet sich. 5000 Euro erhöht er. Da meldet sich von hinten eine zahnlose alte Oma und sagt oder ruft, ich mach's, aber er darf mir nicht so doll auf den Kopf hauen. Dankeschön, wir sind wieder bedient. Das ist ja nicht normal. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für die... Verschwitzt, verschmitzt und schwer in Fahrt. Hey, Meister, die soll doch jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau. Dankeschön an den Matze Matthias. Er hat schon geschrieben, der Blitzer in Schuttern ist abgebaut. Wir haben 20:38 Uhr. Guten Abend, Nachtschwärmer. Mit Power ins Wochenende. Mein Freund, er stänkert nur rum. Aber das bin ich ja schon gewöhnt, hä? Das war ein Witz, ne? Oder soll das ein Witz gewesen sein? Du meinst den mit der Oma? Ja, den kennst du. Den hast du so und so nicht verstanden. Komm, mach mal ein bisschen Werbung für mich. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Dankeschön, Al. Ich freue mich, dass du immer hier bei mir bist. Wer kommt denn freiwillig hierher? Ja, du denn? Du doch. Was Abgefahrenes. Oh. Hey! Abgefahren ist in. Und was ist abgefahren als? Hit Radio Ohr. Are you ready? Abgefahren was? Spinnst du? Und mehr als abgefahren. Einfach näher dran.

is a test of the emergency broadcast system. Kurz vor 21 Uhr, hallo Nachtschwärmer. And listen, with a drink, I got to know. Tattoo, tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white, diamond, no. Gang of money, I'm old as hell. That's what I'm wearing, I'm noticing you're staring. You know that I can take it to the next level, baby. Harder than the A-list, next one on my hit list. kurz nach 21 Uhr, Nachtschwärmer. Und hier wird wieder gestritten ohne Ende. Der Schuhverkäufer hat schon wieder 3 Bier gezogen. Das ist gelogen, das ist gelogen. Ich hab's gesehen. Fang dich wieder an zu streiten mit deiner Frau. Ich halte an meinem Traum fest bis zum bitteren Ende. Oh, jetzt bin ich aber wirklich deprimiert. Ich dachte, das war das bittere Ende. Bleib hier, wo gehst du jetzt hin? In eine Bar mit potthässlichen Frauen. Hier helfen keine üblichen Mittel. Schwester? Keine Ahnung, was daran so toll sein soll. Himmlische Zeiten für Nachtschwärmer. Ultimate Warlord. Nachtschwärmer, das ist der erste Remix. Der Song ist nämlich in der Urversion, damals nur auf Schallplatte, auf Maxi, über 25 Jahre alt. Ja! Und ich weiß noch, damals beim Record Express in Karlsruhe, wir haben uns drum geschlagen und die Platte, die war nämlich ziemlich rar. Ja! Super, was meint ihr? Das halte ich hier im Kopf nicht aus. Showtime, noch steiler. Oh mein Gott. Noch schneller. Ja, jetzt kommt's. Oh, oh,

Wer also in den genannten Monaten Geburtstag hat oder hatte, der kann sich die 25 Euro einverleiben sozusagen. Ja, wie finde ich das? Super! Codex Club in Aachen. Connection complete. Alles klar, mehr unter codex-club.de. Komm, Al, mach mal ein bisschen Werbung für mich. Schalt das Radio ein, da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Dankeschön, Al. Und das ist wieder ein Spezialnachtschwärmer. Brianna und Carly Rae Jepsen. You'll be fine in love. Oh, oh, oh, oh. Stranger. ready. Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most, most, most. Don't stop believing. Hold on to my feelings. Feel like fever. Don't stop believing. Ja, mein Freund, lieber Freund Al, was hast du uns Wichtiges mitzuteilen? Also heute habe ich es denen bei der Arbeit gezeigt. Ehrlich? Ich kämpfte, ich habe mich auf den Boden geworfen, ich habe geschrien wie ein Weib. Ja. Und schließlich habe ich gekriegt, was ich wollte. Leute, vor euch steht ein Mann, der $5 die Woche mehr kriegt. Ja! Jetzt rockt's! Ja, ja, ja. Mittendrin bei Guns N' Roses. Ah. Gut, wir werden es überleben. So, Nachtschwimmer. Eine etwas ältere Dame klagte einem Priester ihr Leid. Vater, ich habe ein Problem. Ich habe zwei Papageienweibchen und das Einzige, was sie den ganzen Tag sagen, ist: Hallo, wir sind Huren, möchtet ihr Spaß haben? Das muss mal irgendjemand denen gelernt haben. Wie furchtbar, sagt der Pfarrer. Aber ich kenne eine Lösung, ich habe für ihr Problem. Ich habe zwei Papageienmännchen, die den ganzen Tag über beten. Stellen Sie sich das vor. Bringen Sie Ihre Papageienweibchen zu mir, dann lernen Sie vernünftige Sätze. Gesagt, getan. Die zwei Papageienmännchen lesen sich gerade aus der Bibel vor, als die ältere Dame die beiden Papageienweibchen zu ihnen in den Käfig setzt. Die Papageienweibchen heben an. Hallo, wir sind Huren, möchtet ihr Spaß haben? Die zwei Papageienmännchen schauen sich an, sagt der eine zum anderen: Schmeiß die Bibel weg, unsere Gebete sind erhört worden. Spaß. Oh gut. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte. Hey, yo! Oh, oh, oh! Ja, das ist wieder hart. Habt ihr noch Zeit und die Kraft für einen in der doofen Witze-Ecke nach Trimmer? Ja, ich hoffe doch. Kommt ein Mann ins Amt, um seinen Nachnamen ändern zu lassen. Wie heißen Sie denn? Fragt der Beamte. Schweißeimer. Oh, und wie möchten Sie denn heißen? Ja, ich möchte noch ein H in meinen Namen. Also Schweißheimer möchte ich heißen. Nicht Schweißeimer, sondern jetzt Schweißheimer. Aha, gut, das wird aber nicht billig, sagt der Beamte. Das weiß ich. Was glauben Sie wohl, was das weh gekostet hat? Hat er nämlich Scheißeimer geheißen. Also, wie ich vorhin schon sagte. So, jetzt reicht's. Southwest ist so fremd, frisch zappt im Mast im Radio, da macht's erst dann Spaß. Daddy on the White House lawn. Right. Tiger Woods and MC Jesse James. He was Pitbull all night long. Maybe you like it. Ja. Haben wir es rausgehört? Lionel Richie. Enrique Iglesias. Und so weiter. 21.40 Uhr. Schauen wir mal auf die Mails. Da hat der Olaf gemailt. Und zwar, das habe ich erwartet, dass da gleich mal am Anfang kommt, der Song, der 25 Jahre alt ist, Ultimate Warlord. Also geschrieben, Ultimate Warlord. So heißt er. Ja, das ist der Sommer bei Hitradio. Komm, lass uns jetzt ins Wasser gehen. Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen. Burli, Burli, Burli. Heute strahlende Aussicht. Fun in the sun. Fun, fun, fun, fun in the sun. Ja, ist ja der Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Denn jetzt kommt's knüppeldick. Schräger. Lauter. Das ist doch echt beknackt. Jeden Freitag. Du fährst voll ab. Take a look on the television, no gunshot and blood, death and no program. Level vibe, but they know they can't run.

Und wie gesagt, ab 23 Uhr Maximum Clubbing. Morgen Samstag. Alle Geburtstagskinder April, Mai, Juni geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr ist das aktuell. Ausweis nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid, Nachtschwärmer. Das ist ja super. Alles klar. Hier heißt es gerade 90er Spezial. Ganz genau. Ey, Kollege, kannst du noch ein bisschen Hip-Hop spielen, ne? Oh, oh. bin alt. Aber was kann das schon bedeuten? Absoluter Wahnsinn, ha? Wer in den 90ern aktiv war, der kennt diese Songs alle. Kurz vor 22 Uhr, hallo Nachtschwärmer. Schuhverkäufer, stör mich nicht. Was ist denn schon wieder? Also, wie ich vorhin schon sagte, ich habe euch was Tolles mitzuteilen. Was denn? Morgen werde ich nicht nur Schuhe verkaufen, ich werde auch Damenhandtaschen verkaufen. Nein, ehrlich? Dieser Grundschulabschluss macht sich jetzt langsam bezahlt. Das ist der Wahnsinn mit dem Schuhverkäufer. Ha? Hol dir eine Banane, Al. Hier ist Welle Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn wieder mal, Bon Jovi, Survivor und so weiter. Wie geht's euch nach Trümmer? Hat sich's ein bisschen abgekühlt? Ja, hoffe ich doch. Wir haben Freitag, es geht ins Wochenende. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. I Radio. Power Station. We're self-important nihilists. Well, according to motherfucking hustler. You better ask somebody. What a beautiful day. Wo hier der Bär los ist? Hitradio Ohr. Doors. Phänomenal. spitzenmäßig. Ha? Ja. Das ist gut, das ist stark. Megapower direkt aus der Kiste. Das ist nur ein Teil des ganz normalen Wahnsinns. Das ist Showtime! Action! Die größte Action nur für dich. Well, like a woman that's pregnant for 10 months, be the latest, don't delay this. I'm on that roll, it, making a toast to the king. Jetzt machen wir einen Versuch, Michael Jackson und Pitbull. Good women, but you know that they bad. That's right. But it's mine, don't get right. Just show your face, proud delight. I'm telling you, gonna how I feel. Gonna get your mind, don't you dare. Jump on, jump on, get on me. Making a toast to the king. We're back tonight. I'm giving you on how to be. Just show your stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. They say the sky's the limit, and to me it's really true. But my friend, you have seen nothing. There's a way to target you because I'm Armando, de santo no tengo nada y de diablo lo tengo todo, arte bobo. Mamita, te tengo la carne, hazme el favor y préstame el mojo. I'm so out of this planet, I speak a third language called that moon talk. In 4 years, catch me with a feeling, doing that moon walk. Michael Jackson Spezial, huh? Yay! 22:13 Uhr. Was geht hier vor? Wir lassen die Sau raus! Less

Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Ja, heute geht's wieder beim Codex in Aachen nach Schwärmer. Heute ist nämlich was los. Da gibt's was zu sehen. Mein Manuskript war gerade weg. Lass die Finger davon. Also Spring Break Party ist heute. Und eine Misfit-T-Shirt-Wahl. Das ist ja Pflicht bei der Spring Break Party. Weil da muss ja was gewählt werden. Und der erste Preis, dass sich lohnt, Ladies, 100 Euro. Zweiter 50, dritter 25 Euro. Das ist eine ganz heiße Geschichte. Nachtschwärmer und Ladies können sich jederzeit noch melden. Macht mit! Ein Riesenspaß. Ich habe schon ein paar Mal mitgemacht. Also echt super stark. Codex Club in Aachen. Connection complete. Und die Beach-Deko und der Pool ist noch da. Und alles sommermäßig noch, ganz klar. Und kurz nach 23 Uhr geht ja los, die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Yay! Morgen Samstag, Massengeburtstag im Codex. April, Mai, Juni Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Also wirklich, das müsst ihr euch auf die Zunge zergehen lassen. 25 Euro Freiverzehr. Wer im April, Mai, Juni geboren ist. Hä? Was meint ihr dazu? Ausweis nicht vergessen. Unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Sagenhaft. An alle, die noch dabei sind und die sich auch zugeschaltet haben. Willkommen, Nachtschwärmer. Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Das ist hoffnungslos. Blockbuster am Freitag. Hier kommt erst der Spaß und dann das Vergnügen. Kapiert? Juhu! Ja, das nenne ich Unterhaltung. It's perfectly clear, love, it's not what you need. Tell you that I don't care, but I don't want to. Anything that you say, I hear myself agree. And I don't recognize what I've turned into. You have a me I can't shake, no. Hey, stopp mal!

22.32 Uhr. Die doofe Witzige kommt noch. Genau. Are you ready? Alter, das rockt ja. Da ist aber alles drin, ha? Stones, Led Zeppelin, Run DMC und so weiter. Ja, vorher hat es ein bisschen gekracht. Ich glaube, ich drehe zu arg auf. Der Optomod macht zu. Der Begrenzer, der Limiter macht nicht mehr mit, oder? Wir haben 22.35 Uhr gleich. Keine Zeit für einen echten Nachtschwärmer, oder? Okay, die doofe Witzige. Erster. Klagt ein Mann beim Arzt, jedes Mal, wenn ich kurz vor dem Orgasmus bin, schläft sie mir einfach ein. Was kann ich bloß dagegen tun, Herr Doktor? Da kommen Sie doch einfach mit einer Frau wieder. Dann werden wir das mal untersuchen. Dann, ja, aber was denn für eine Frau? Ich rede von meiner Hand. Das ist hart an der Grenze, hä? Actor out on loan. Riders on the storm. Riders on the storm. Darf ich noch einen bringen? Ich glaube, das ist Steigerung. Was ist der Unterschied zwischen Fallschirmspringen und einer 90-Jährigen, die ohne Zähne einen bläst? Es gibt keinen. Beides ist saugeil. Aber du darfst auf keinen Fall nach unten sehen. Das ist sau. Die Hitze macht's doch anscheinend. Dankeschön, Dankeschön. Ende. Auf keinen Fall nach unten sehen. Ja, das kann ich ja verstehen. Na, da gibt's hier Oliver Kalkofen. Ja, mit Lachen erträgt sich eben alles besser, sogar diese Sendung. Ja, danke schön, Oliver, danke schön. Das hat, ist also recht. Klappe, Sackgesicht. Back, hä? Und aha! Aha! Immer freitags ab 19 Uhr sind die alle hier bei Hitradio. Klar! Die Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich! Widerstand ist zwecklos. Ich kämpfe für mein Recht, Partys zu feiern! Ah, der gehüllte Blitz persönlich! Was soll der Scheiß? Was wir so noch tun können, das finde ich das Allerschönste! Hey, hey, hey, hey, hey, hey.

Na, das geht doch auch einfacher. Mit Merb, meinem Entsorgungs- und Recyclingberater. Ob Bauschutt oder anderer Müll, wir entsorgen alles. Umweltschonend, fachgerecht und schnell. www.merb.de. Ich hab's. BW sucht deine Ratidee. 25.000 Euro zu gewinnen. Das Land Baden-Württemberg sucht pfiffige Ideen zu Mode und Sicherheit rund ums Fahrrad. Jetzt anmelden unter www.ich-habs.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Ja. So, zum letzten Mal für heute. Die Werbung fürs Codex. Spring, die Spring Break Party. Die Mega Spring Break Party ist heute. Mit der Wahl zum Miss Wet T-Shirt. Ladies, ich rufe ins Radioland. Die Wahl der Miss T-Shirt. Miss Wet T-Shirt. Erster Preis 100 Euro, zweiter 50, dritter 25 Euro Freiverzehr. Was sagt man dazu? Das ist doch geil, ha? Codex Club in Aachen. Und die der Sommer bleibt heiß, deswegen Beach Deco, Pool, alles noch da. Und nachher, kurz nach 23 Uhr, geht ja die Live über. Schaltet es automatisch in den Club. Da kommt die Musik live aus dem Codex, aus dem Club. Hey! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, Massengeburtstag. April, Mai, Juni, Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr, Ausweis mitbringen. Die Aktion geht bis 1 Uhr. Ich mache extra ganz schnell, weil meine Zeit rennt davon. Das ist doch nicht normal. Okay, die Show ist vorbei. Noch lange nicht. Jetzt kommt noch die Zugabe. Scheiße, ich bin noch nicht mal halb besoffen. Hey, DJ! Los. Korrekte Techno-Bass. Bewegt euch, ihr müden Säcke. How low can you go? Ihr müden Säcke. BSD, HIV und DRK, GbR, GmbH, ihr könnt mich mal, THX, VHS und FSK, RAF, LSD und FKK, DVU, AKW und KKK, RHP, USB, LMAA, PLZ und PS und DPD, BMX, BPM und XTC, EMI, CBS und BMG, ADAC, DLRG, OJEMINE, EKZ, RTL und DFB, ABS, TÜV und BMW, KMH, ICE und SED, PVC, FCKW ist nicht okay. Yeah, ha. Yeah, ha. Yeah, yeah. Das wieder eine richtige Spezialität, ha? Fanta 4.

Bitte gib uns mehr von dem heißen Scheiß, denn wir kriegen nicht genug von diesem Deichkind-Style. Check mal den aus, die Gürn sind am Start, ja. Ohne Fahrplan, weil wir sowieso schon da waren. Spitz jetzt die Ohren, die Kids kommen groß raus. Weil wir bei Showdown sind, sag ich dir Prost drauf. Wenn ich loslauf, sieht es für dich doof aus. Beats machen uns höher als auf dem Hochhaus. Ich bin so drauf, weil in diesen Kreis pass ich rein. Also nick bitte, Digga, falls du weißt, was ich mein. Jungs mit Wuppstief, schüttelt die Köpfe. Mädels mit Hartsass, schüttelt die Zöpfe. Also was, Junge, was, Mädels? Ich bedanke mich fürs Zuhören, Nachtschwärmer. Allen ein schönes Wochenende. Bis kommenden Freitag. Ich kennt am Mike ist Bon Voyage. Bitte gib mir mehr von dem heißen Scheiß. Wenn ihr das spielt, werden meine Beine weich. Nicke mit dem Beat und beweg dein Arsch. Wenn das gleich Kind am Mike ist Bon Voyage. Bitte gib uns mehr von dem heißen Scheiß. Denn wir kriegen nicht genug von diesem Deichkind-Style. Und alles, was ich höre, ist seht euch, wo denn hier kommt, der Frechdachs. Die Beats treiben wie Cowboys in der in Texas. Ich klecke mit Worten so wie ein Dreckspatz und sag, guten Appetit, wie schmeckt das? Wenn ich traditionsbewusst das Mikrofon benutze, kommt ihr nicht mehr runter wie Junkies bei Drogensucht, weil der Scheiß nach oben muss wie Piloten in Jumbo-Jets. Machen wir ein Punkt Rap wie Cracks, rot und fett, ihr kennt das. Is this the end? I don't think so. Watch out for the next attack. I'll be back. Pussy Riot müssen für je 2 Jahre ins Gefängnis. Das Urteil hat weltweit Kritik hervorgerufen, so auch in Deutschland. Bundesaußenminister Westerwelle sagte: Ich bin der Überzeugung, dass das bedauerlicherweise nicht nur ein Urteil ist, das 3 junge Frauen schwer und ungerechterweise trifft, sondern es ist ein Urteil, das auch die Entwicklung der Zivilgesellschaft in Russland einschüchtert, vielleicht sogar einschüchtern soll. Und das erfüllt uns voller Sorge. Die 3 Frauen wurden wegen Rowdytum aus religiösem Hass verurteilt. Sie hatten bei einem Konzert in einer Kirche Kritik an Präsident Putin geübt. Der algerische Krisendiplomat Brahimi wird wie erwartet den Posten des UN-Syrien-Sondervermittlers übernehmen. Das teilten die Vereinten Nationen und die Arabische Liga mit. Jetzt ist es amtlich. Brahimi wird Kofi Annan Ende des Monats im undankbaren Amt des Syrien-Sondervermittlers ablösen. Annan hatte die scharfen Differenzen im Sicherheitsrat für seinen Abgang verantwortlich gemacht. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon begrüßte die Bereitschaft Brahimis, Zitat, seine Talente und Erfahrungen in den Dienst dieser entscheidenden Aufgabe zu stellen. Aber es wird eine schwere Aufgabe. Eine klare und gemeinsame Unterstützung der internationalen Gemeinschaft gibt es nicht. Daran war auch Annans Friedensplan für Syrien gescheitert. Aus Washington, Tina Eck. Wie das Bundesverfassungsgericht heute entschieden hat, darf die Bundeswehr auch im Inland militärische Mittel einsetzen. Dies darf jedoch nur in Extremfällen und nach einem Kabinettsbeschluss geschehen. Beispielsweise bei einem Terrorangriff wäre ein Einsatz der Bundeswehr denkbar. Abschüsse von Passagiermaschinen oder Truppenaufmärsche gegen Demonstranten sind hingegen ausgeschlossen. Bei der Lufthansa ist ein Streik der Flugbegleiter vorerst abgewendet worden. Allerdings